Der Mann hatte vor einem halben Jahr während der Drittligapartie zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster einen Knallkörper geworfen. 33 Fans wurden verletzt, darunter 5 Kinder. Ein Turm namens Elizabeth. Zu Ehren der Queen und ihrem 60-jährigen Thronjubiläum soll das Londoner Wahrzeichen Big Ben umbenannt werden. Das hat zumindest eine britische Parlamentsabgeordnete vorgeschlagen. Der Turm mit der weltberühmten Glocke soll ihrer Meinung nach in Elizabeth Tower umgetauft werden. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Ihrem Autohaus Schillinger, Ihrem kompetenten Ford- und Opel-Partner in Lahr. Mit der Riesenauswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus-Schillinger.de. Und hier kommen wir zu den Staus und Behinderungen. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem 3 Karlsruhe und Pforzheim West. Kaputtes Auto. Die linke Spur ist blockiert. 5 Kilometer Stau. Das war's. Ich bin Volker Frank. Ihnen guten Start ins Wochenende. Und jetzt Charlie 2000. Viel Spaß. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. All the freaks and people. Let's get ready for the ultimate party song. Are you ready to party? Yo, we have some more. Say yeah. Hello. Hier kommt euer Alter. Punky, Donkey, Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen in der billigsten Show der Welt. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrscher! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. This is mega, ultra, enigmatic. to my level, need to grow a little taller. I'm a shot caller, get up off my collar. You a chihuahua, I'm a rottweiler. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, I can't believe it. Hey, check it out, check it out, check it out. Auf eurer Wellenlänge. Und that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Auftritt ist nicht aufzuhalten. Das wird bombig. Gleich mehr nach der Werbung. Sie finden, Komfort könnte komfortabler sein? Sie finden, garantierte Sorgenfreiheit sollte über Jahre Bestand haben? Wir finden, Sie sollten den neuen Hyundai i30 fahren. Sie denken, Sie kennen Hyundai? Der neue Hyundai i30 bringt Sie auf neue Gedanken. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio Ohr präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Saint-Tropez. Codex Club in Aachen. Das dickste Ei im Osternest. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Ich feiere am Wochenende mit der Mutter. Mit der feiert es sich am besten. Die Mutter aller Ü-Partys. Die Original Baden Media Ü30-Fete. Mit Radio DJ Frank. Mit dabei die beliebtesten Livebands im Südwesten. Und die größten Hits von Fox bis Rock. Über 100 Partys. Mehr als 100.000 Besucher pro Jahr. Jede Woche unterwegs. Alle Termine auf badenmedia.de. Die Original Baden Media Ü30-Fete. Und das bringt sie am Abend besonders gut raus. Die Anti-Aging-Produkte von Chiara Ambra mit der Bernstein-Hautpflege oder der dreifach wirksamen Pflanzenstammzellen-Kosmetik. Die kompletten Pflegeserien online auf chiara-ambra.de. Erleben Sie den neuen Hyundai i30 bei einer Probefahrt beim Hyundai Frühjahrsfest vom 23. bis 25. März bei Ihrem teilnehmenden Hyundai-Händler. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory. Miami Ice. Cool Times. DJ Metric. Paula PK. Alex Christensen. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Das Telefonbuch fragt nach. Wüssten Sie gerne, zu wem eine Telefonnummer gehört, ohne zurückzurufen? Das wäre toll. Das finden auch die monatlich über 18 Millionen Besucher von dastelefonbuch.de. Denn da finden Sie durch Rückwärtssuche die Person zur Telefonnummer. Finden von A bis Z, online, mobil und natürlich als Buch. Das Telefonbuch. Ein Service Ihrer Verlage, das Telefonbuch. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak. Mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Hitradio Ohr und der Ralf Mediendom präsentieren euch die Mega College Party am Samstag, 31. März in Appenweier. Die XXL Party nach den Prüfungen. Zwei Floors mit den Tune Brothers, Rhythmusgymnastik, DJ Bifisto und vielen mehr. Bus Shuttle die ganze Nacht. Tickets gibt's an allen Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse und bei Fura Sports in Offenburg. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt, sagt das. Schwärmer. Hallo Erdlinge, es ist soweit. Das Party Space Shuttle befindet sich im Landeanflug. Seid ihr bereit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mal mit vollem Power ins Wochenende. Willkommen. Bei mir geht schon was hier. Kelly. Hallo Kelly, so früh schon da? Aber heute geht mit uns noch was, oder? Lieber stecke ich meine Nase in die Fritteuse. Ach komm. Das lernen wir noch ab. Hier geht's ins Wochenende. Ja, ist ja der Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer, lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel nach Schwärmer. Und mächtig viel Spaß. Und dann natürlich noch meine ständige Begleitung. Er ist gerade noch da, Herr Bandi, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Und seine blonde Tochter. Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Ja, und der Typ bin ich. Alte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Also nur Traum. Alles klar, immer um halb. Mein Mann hat mich verlassen. Och, mach dir nichts draus, der kommt schon wieder. Oh, ich glaube dieses Mal nicht. Wieso? Er hat seine Modelleisenbahn mitgenommen. Verlangen deine Eltern von dir, dass du vor dem Essen betest? Erkundigt sich der Pfarrer. Nö, schüttelt Kalle den Kopf. Meine Mutter kocht eigentlich recht gut. Ja, das ist Nachtschwärmer Spezial. Party Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach, vergiss es. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. It's Mr. 305 checking in for the remix. And this how we gonna do it. Das sind meine platzenden Trommelfälle. Das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Macarena, Ja, Deichkind, jetzt gibt's schon die ersten Remixe. Wirklich. Hoch. Alle, die sich dazugeschalten haben, willkommen. Hier geht es ins Wochenende. Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halleri, halleri, hallero. Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Wo ist nur ein Katzenklo? Wir haben 19.40 Uhr. Yeah, can you feel it? Oh, jetzt sind wir vollzählig. Jetzt sind wir vollzählig hier. Hallo Erl. Grüß dich. Hallo Sumpfralle. Oh, oh, oh, oh. Der ist wieder schlecht drauf. Was ist wieder los heute? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Radio. Hit Radio. Einfach nur ran. Mann, das ist der Wahnsinn. Und der Beat geht boom, boom, zack. Mädchen der ganzen Stadt. I wake up this morning, I'm a bad dog in the river. That's how I start up my day. Please don't watch Alice, make Babylon a shiver. Cause Babylon I know how to pray. Them a pollution on top of them itinerary, leading the youth them astray. And every day they pick a new spot for cemetery, another innocent body lay. So me sing, if John a watch over the city, go tell the words out the road, it now go pretend. No, if John not guiding the town, then the whole foundation a go down. Everybody sing now. Und starten Sie fit in den Frühling. Vom 24. bis 25. März täglich von 10 bis 18 Uhr bei der Messe Offenburg. Balance, die Messe für Gesundheit und Lebensqualität mit vielen Vorträgen und Angeboten zum Ausprobieren und mit dem begehbaren Herzmodell. Gesundheitsmesse Balance am 24. und 25. März von 10 bis 18 Uhr in der Oberrheinhalle Offenburg. Wohlbefinden zum Mitnehmen. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Central Bay. Get your latest traffic and weather. Das dickste Ei im Osternest. Das dürft ihr nicht verpassen. Club in Aachen. Also, seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo ihr zu Hause ist. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Oh, ein Pilz und noch einer. Erst findet man nichts und auf einmal. Easy, weg da von meinem Einkaufswagen. Nur morgen bei Netto Marken-Discount. Frische weiße Champignons, die 400 Gramm Schale für nur 1 Euro. Und Chicken Nuggets, 200 Gramm für nur 88 Cent. Netto Marken-Discount. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Mouah. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Küche im ganzen Land? Das Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr, Schwarzwaldstraße 93. Musterhaus Küchenfachgeschäft. Küchen ganz persönlich. Was versteckt der Osterhase gerne in den bunten Nestern? Das besondere Osterpräsent der mittelbadischen Presse. Schenken Sie Ihren Lieben oder sich selbst 3 Wochen Lesegenuss der mittelbadischen Presse für nur 5,90 Euro. Als besondere Leckerei erhalten Sie ein handgefertigtes Osterschäfchen aus feinster Schokolade und Marzipan der Konfisserie Gmeiner mit einer hochwertigen Grußkarte gratis dazu. Sichern Sie sich Ihre Osterüberraschung und die Gewinnchance auf einen tollen Erholungsurlaub. Jetzt kostenfrei anrufen unter 0800 53 13. Schatz, was ist passiert? Ich war tanken. Oh. Statt traurig sein, Tankgutschein. Bei Peugeot gibt es jetzt einen 1000 Euro Tankgutschein für alle sofort verfügbaren Neuwagen. Also nix wie hin zu Ihrem teilnehmenden Peugeot-Händler. Hey, guys! Have you done what you can do? Have you want to feel the right power? Ja, wow, das sage ich auch. Und zwar am Samstag, den 14. April, ist der liebe Charlie unterwegs. Und zwar gemeinsam mit dem Schnucki von Blackout. Der hat nämlich da 10-jähriges Comeback in Sundheim in der Niedereichhalle. Da am Samstag, den 14. April, Nachtschwärmer. Merkt's euch mal bitte vor. In Kehl Sundheim. Der hat da reingeschrieben, ihr könnt euch vorstellen, was da abgeht. 2 Urgiganten, Urgesteine, DJ Dinos, ja, okay. Und dabei darf ich gleich meine Seite empfehlen, www.charlie2000.de. Geht da mal bitte drauf bei Gelegenheit. Hey, hey, jetzt geht was ab. Und zwar tierisch geht in Aachen was ab. Nämlich heute wieder Freitag. Da ist ein extra Partytag. Heute heißt es 5 vor 12. 5 vor 12. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ihr eine Gruppe oder Freunde seid, eine Fünfergruppe, und ihr seid vor 24 Uhr da, bekommt ihr 50 Euro frei Verzehr. Was sagt ihr dazu? Also wie gesagt, heute bis 24 Uhr, jede Fünfergruppe bekommt 50 Euro frei Verzehr. Heute Freitag. Und was morgen abgeht, das wissen wir ja schon. Der Bachelor. Der Bachelor. Der Bachelor. Der Original-Bachelor von RTL, Paul Janke, ist morgen da. Als Rosenkavalier, als Autogrammstunde und zu einer Fotosession. Also vergesst euren Fotoapparat nicht, Nachtschwärmer. Dann gibt es zu jedem Longdrink morgen auch wieder die Lose für den 31.03. Da heißt nämlich Lucky 7. Codex Club in Aachen. Da gibt es zu gewinnen ein iPad 2, PSP, Sony PlayStation Vita, Sony PlayStation 3, iPod Touch, 75, 50, 25 Euro Freiverzehr. Das ist zum Vormerken am 31. März. Und dann überall sind Abi-Partys, auch in Aachen am Dienstag. Ganz außergewöhnlich, am Dienstag, den 27. März. Die offizielle Abi-Party des Gymnasiums Aachen. Und natürlich das dicke Ding an Ostern, am Ostermontag. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine. Live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Saint-Tropez. Codex Club in Aachen. Das dickste Ei im Osternest. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Miloria, komm's out of the ocean. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we praise the day straight away. Schon kurz vor 10 Nachtschwimmer. Zeit für unser Gewinnspiel. Joi, das war ein Volltreffer. Nein, das war kein Volltreffer. Es geht jetzt los. Jetzt geht es richtig los. Ich lege hier ein Best-of auf von einer Boygroup, die ihr alle kennt. 0781 504 3311. Baby, oh, Das ist die Frage, wie heißt diese Gruppe? Down, get down. Irgendein Problem habe ich. Wenn ich dran gehe, ist niemand dran. Auf allen Leitungen. Ich muss erst mal hier schauen, was da los ist. Vorher hat mein Freund auch mal wieder was gemacht. Jumbo, Emma, Aisha, Nikita, say Jumbo, Jumbo, Sam.

problems in the heads and very little money in the hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind faith in Jesus, you know that they just might. Wagon in the USA. Was ist denn das da? Hallo zusammen. Ich bin Monty, der Station Manager. Hey Leute! Hey Leute! Super gut drauf. Let's talk about it. Tell me who you like it. I know exactly. All requests

The Music Experience. Wir haben gerade Besuch nach Schwemmer. Richtig peinlich. Wenn dieser Schuhverkäufer hier ist. Was soll ich machen? Die Schuhe! Zeig die Schuhe! Ja, die sind von dir. Das wissen wir. Leute, das ist mein Freund Al Bundy. Wer diesen Namen nicht kennt, Bundy. Bundy! Al Bundy, Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. In einem Spiel, wissen wir. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. Soldier boy, tell him. Hey, I got this new damn for y'all called a soldier boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soldier boy, I'm in it. Oh. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that soldier boy? That Superman? That all now why me? You crank that soldier? Now why me? You crank that soldier? Now why me? You crank that soldier? Now why me? You crank that soldier? Now what? This is true, and I owe it all to you. Oh, I. do it all night till we can't do it no more. Keep on rocking to the sound, turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in her, the temperature. It's got these ladies getting freakier. I got freaky, freaky, baby. I was chilling with my lady. Willkommen Nachtschwärmer. Immer freitags mit Power ins Wochenende. So, jetzt die doofe Witze-Ecke. Was sagt der Wurm, wenn er an einem Spaghetti-Teller vorbeikommt? Eh, geil. Gruppensex. Okay. Der ist noch ganz fromm, hä? Ein Mann beim Vorstellungsgespräch zur Arbeit. Mann, wie viel verdiene ich denn so? Chef? Oh, so ungefähr 500 Euro im Monat. Das ist aber wenig, meint er. Chef, das wird aber später mehr. Okay, sagt er. Da komme ich später wieder. Alles klar, doch. You've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slims contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Mosin Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. Oh, Jack, tell me your name. Yolanda. All right, now, Yolanda, we're not going to do anything stupid, are we? We're all going to be like three little Fonzies here. And what's Fonzie like? Come on, Yolanda, what's Fonzie like? Cool. Correct the mundo. And that's what we're going to be. We're going to be cool. I'm going to count to three. But when you do it cool. You ready? One. Two. Three. We're gonna be cool. Yolanda, be cool. It's cool, baby. It's cool. We're gonna be cool. Correct the mundo. Da ist ja wieder alles drin, nach schon mal. 20 über 35. Also ich weiß nicht, wer den halt gestochen hat durch den Hafer, aber der Schuhverkäufer, der tilt heute. Sind die extra die Leute wegen dir gekommen? Hey, komm, halt dich zusammen. Wer kommt denn freiwillig hierher? Ja, ich. Komm, jetzt zieh dich zurück da hinten in die Ecke und lass mich hier in Ruhe schalten und walten. Er, geh weg. Und jetzt, geh beiseite. Ich geh nicht weg. Er, geh weg. Jetzt reicht's aber, mach Platz. Komm, geh weg hier. Achtung, Nachtschwärmer. Hilfe. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Mann, was geht denn da ab? Hitradio auf FM. Yo, you're listening to In The Mix, 1 hour of pure music. We got not one DJ, but two. He'll rock the house for you. Wochenende. Einfach mehr dran. Nichts für schwache Nerven. Ich will alles und noch mehr. Tja, immer freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr. Hier ist der liebe Charlie hier bei Hitradio Ohr. Genau. Welcher Idiot hat sich das ausgedacht? Charlie, so nicht. Also Charlie, du solltest jetzt nicht durchdrehen. Doch, ich verrate uns sein Geheimnis. Was meinen Sie jetzt, sein Toupet oder die Tatsache, dass er schwarze Strapse trägt? Ja, Fergie von Black Eyed Peas. Und Felix, wieder so eine ganz tolle Mischung. Oh, es wird Zeit für die Werbung, Nachtschwärmer. Ich bin dann gleich wieder da. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Für uns ist das Radfahren eine Leidenschaft. Und das werden Sie merken. Fahrradmagazin Offenburg. Alles rund ums Rad. Und noch viel mehr. Infos unter fahrradmagazin.de. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April. 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Central Bay. Das dickste Ei im Osternest. Das dürft ihr nicht verpassen. Codex Club in Aachen. Gestatten? Diesela. Mit mir macht sogar tanken Spaß. Ich verstecke mich jeden Tag zwischen 8 und 9 an einer anderen Tankstelle in der Ortenau. In der Hitradio Ohr Morning Show gibt's dann die Tipps, wo ich mich heute aufhalte. Und wenn ich sie mit Hitradio Ohr im Autoradio beim Tanken erwische, schreiben wir die Tankrechnung in Orbitz gut. Als Hauptpreis schenken wir ihnen ihren eigenen Tank- und Rasthof. Na dann, wir sehen uns an der Tanke. Ihre Diesela von den Autobahnrasthöfen Malberg an der A5. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, La, Kehl und Achern. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Achern. Hier auf Hit Radio Ohr. So, dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht. Wir haben einen besseren Platz. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Okenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. Schatz, Schatz, da, den will ich. Warte, vielleicht doch den? Stopp, jawohl, der ist es. Freuen Sie sich auf eine vielfältige Auswahl an Neujahres- und Gebrauchtwagen. Jetzt im Autohaus Seebacher, Ihr Volkswagen-Partner in Neuried-Ichenheim. Wir beraten Sie seit über 50 Jahren. Immer eine Idee besser. Volkswagen. Das Auto. Studio K in Haslach feiert 150 Jahre. So alt, aber immer topmodern. Jetzt auch in Zell am Hammersbach und ab April in Ettenheim im Family Center. Tolle Angebote und Aktionen erwarten Sie. 150 Jahre Studio K. Markenmode für Damen, Herren und Kinder in Haslach, Waldkirch, Zell und ab April auch in Ettenheim. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, genau, Nachtschwärmer. Right on, bitte merkt euch mal den 14. April, Samstag. Da hat Blackout, der Schnuggi von Blackout, 10-jähriges Comeback. Da bin ich Special Guest. Und zwar ist das in Kehl-Sundheim in der Niedereichhalle. Niederreichhalle heißt das. Aha. Also wie gesagt, Samstag, 14. April, da haben wir ein bisschen Zeit. Und wenn ihr auf meine Seite geht, charlie2000.de, da sind zwei Links, einer zu Facebook, da geht nichts mehr. Die 5000 sind voll, aber ich lasse mir was einfallen. Aber bei Wer kennt wen, da könnt ihr drauf, da geht noch einiges. Diese Links führen dahin. Hello. Alles klar. Codex Club in Aachen. Und da geht's ab nach Schwemmer. Zum Beispiel heute Spezial. 5 vor 12 heißt die Session heute. 5 vor 12. 5 Freunde müsst ihr sein. Wenn ihr 5 Freunde seid und vor 12 Uhr, also vor 24 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt ihr 50 Euro gemeinsam Freiverzehr. Heute Freitag. Das ist doch der Wahnsinn, ne? Also müsst 5 Freunde sein nach Drummer. Oder Freunde nicht unbedingt, aber auf jeden Fall 5 Personen. Morgen Samstag, 24. März, der Bachelor, der RTL Bachelor, Paul Janke, ist in Codex, Einlass ab 22 Uhr. Er betätigt sich als Rosenkavalier, Autogrammstunde macht er und eine Fotosession. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und zudem gibt es zu jedem Longdrink ein Los. Und am 31. ist ja die große Verlosung. iPad 2, PSP Vita, Sony PlayStation, iPod und so weiter. Geht auf die Seite codex-club.de. Da findet ihr alles. Die Abi-Partys finden überall statt. Auch im Codex Dienstag. Außergewöhnliches Datum. Dienstag, 27. März vom Gymnasium Ahan im Codex. Vorverkauf ist da noch möglich. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, jetzt kommen sollen. Are you ready? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Central Bay. Das ist der Überhammer an Ostern. Wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio Ohr präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Da gibt's auch Vorverkauf, Nachtschwärmer. Ich glaub das einfach nicht. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Mit dem Band, der Tag, Fischer kann rock the flock around the clock, non-stop is our till ya. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alle schüllen, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewegelt. Mit ner Windel um den Kopf stehen die Typen dann im Club. Gucken spastisch aus der Wäsche, wie geklaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Slide you down, mein Freund heißt Hit, die Ärsche gibt's im Videoclip. Ich sag, ihr braucht nicht sauer sein, nur der Zorn zählt, hört genauer rein. Sicher Digga ist ein Party-Track, legt ihn hier auf seine Party-Rack. Und Overs ging die Leute ab, und Overs macht der Typ mit Rap. Ich bring ihn wieder tanzen bei und raucht da auch noch Pflanzen bei. Ihr wisst das bei dem ganzen Brei, ich Kindern in den ganzen Schrei. Doch das ist nicht so wesentlich, wie ob ich dich vom Tresen krieg. Weil krieg ich dich nicht, geht es nicht. Doch hab ich dich, beweg ich dich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Ich mach den, wie die Tasten aus. Die Tasten aus, und alle Rasten aus. Ey, kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Von links, dein Kicker, die Kingstar bringt. Mach mit, komm her. Wer einmal blüht, weg will noch mehr. Und Zaster, Zaster, Zaster, noch Zaster. Was von Kaspar, Amsterdam. Dank deiner Achtstars, meiner Mio. Kommt mit diesem Pedadio. Oder frisch wie ein Bidi Boots. Das geht raus an alle Crews. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was für ein Alarm. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Sag ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Sag ihr da? Seid ihr da? Ihr kauft Platten, ich nehm sie für euch auf. Wenn ihr euch meine Platte holt, seid sicher, da ist was drauf. Worauf ihr wartet schon seit Jahren und gestartet eure Karren, um mit derbe vielen Kollegen zu der Party hinzufahren, wo sie den Scheiß hier spielen. Und zwar laut und aufgedreht. Keine DJ müsst ihr sagen, mehr hat den Scheiß aufgelegt. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ja, ich hoffe doch, dass wir was haben. Jetzt kommt nämlich das Gewinnspiel. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was mitgebracht. Und zwar eine Italo-Mix. Jetzt geht's los. Are you Da kommen jetzt mehrere Interpreten aus der ehemaligen Italo-Zeit. Zwei Interpreten möchte ich wissen, dann könnt ihr eine Mix-CD gewinnen. Genau, also, los geht's. Läuft unser Gewinnspiel. Mein Freund Erdl, das auch ankündigen. Der nervt mich. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Ja, danke, Erdl. fire. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. They have the day. Das war eine Ära nach Schwärmer. Da sind Songs dabei, die waren so dick drin wie heute, zum Beispiel David Guetta. Ganz klar. Hey! Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. What can you do with all that far away? So we can both make fun of distance. Lucky that I know that far in and for the lucky fact of your existence. Maybe I will climb the envy so weak. And the freckles on your body. Never could imagine there were only too many ways to love somebody. Can't you see? I'm at your feet. sexy feet. Yo, hola, Omega. Damn, girl. Damn, use a sexy feet. A sexy feet. Damn, use a sexy feet. Que hola, gata. And this how we gonna do it. Be my girl, I can be your man. And we can pump this jam however you want. Pump it from the side, pump it upside down. Or we can pump it from the back and the front. A sexy fish, damn, he's a sexy fish. Damn, he's a sexy fish. A sexy fish, damn, he's a sexy fish. It's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Wie geht's euch nach Schwemme? Habt ihr noch alles im Griff? Bereitet ihr euch aufs Wochenende vor? Bei diesem wunderbaren Wetter, hä? Und da grüße ich noch parallel dazu natürlich ins Elsass. 1, 2, 3. Ihr Hobby war Kamasutra, Power meditieren, für die Bio-Bauern demonstrieren. studieren, sie wollte Yoga studieren. Meine Freunde sagten, dass ich doch ne Macke haben muss. Doch sie war meine Dancehall Queen, wir tanzen barfuß im Club. Ich will nur eine mit Herz, Kopf, Arsch und Pep. Draußen Prinzessin und ein Freak in meinem Bett. Ein klein bisschen Lady, ein klein bisschen Gaga. Sowas fänd ich voll perfekt. Ich brauch ein wildes Ding. Oh yeah. So ein wildes Ding. Oh yeah. Ich brauch ein wildes Ding. Oh yeah. Und sie sagt, hey Sisa, schau doch mal, wie sieht ich bin. Ein wildes Ding, yeah. Wir gehen kurz in die Werbung. Oh, die Hinweise, die jetzt kommen, sind wichtig? Dann werde ich jetzt extra gut aufpassen. Werbung. Ja, dranbleiben, Leute, ich zähle auf euch. See you. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Party hoch 26. Leider geil. Offenburg macht die Nacht zum Tag. Da habe ich letztes Jahr echt jeden getroffen. Die Hitradio Ohr Partynacht. Diesen Samstag in Offenburg. Leider geil. Du doch nicht so. Du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Die ganze Nacht feiert. Mit Lovebands und DJs in 26 Locations. Offenburg Partynacht, absolutes Pflichtprogramm. Am Samstag in Offenburg und live on air. Doch leider geil. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Central Bay. Get your latest traffic and weather. Das dickste Ei im Osternest. Das dürft ihr nicht verpassen. Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Jedes Jahr gibt es hunderte neue Parfums, unzählige neue Modeschmuck-Accessoires, tausende neue Dessous und massenhaft neue Kosmetikprodukte. Aber keine Sorge, denn gemeinsam finden wir die Schönheitsprodukte, die zu Ihnen passen. Parfümerie Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit seit 110 Jahren. In Offenburg, direkt in der Hauptstraße. Leidenschaft, pure Lebensenergie. Ein absolutes Gefühl der Freiheit. Man muss es erleben, um zu verstehen. Skifahren in Lechzürs am Arlberg. Lechzürs. Mehr Raum, mehr Zeit. Offenburg. Für Hausbesitzer, die nach einem modernen Heizsystem suchen, gibt es ab sofort ein Rundum-Sorglos-Paket für ökologisches Heizen und Sparen. Alle Vorteile dazu erfahren Sie in der E-Welt beim E-Werk Mittelbaden.

stupid love song. Yeah, yeah. Baby, please don't. Was meint ihr? Göttlich, ja? Whitney Houston, Madonna, Cheer. 21:25 Uhr. Wenn Sie die Nase voll haben, dann gibt's nur eins. Mach mal lauter! There's a power on the soul, let me see you lose control. There's a power. kurz vor halb zehn. Willkommen nach Schwemmer. Mit Power ins Wochenende. Mit Power ins Wochenende. Zeit für die doofe Witze-Ecke nach Schwemmer. Es ist ja bekannt, dass auch Frauen zur Bundeswehr können und dürfen und sollen. Blondie hat es versucht. Der Feldwebel im Flugzeug. Erster Trainingsflug für Fallschirmspringen, muss ich vorher sagen. Also Leute, in 3 Minuten ist Absprung. Denkt dran, wenn ihr auf 1000 Meter seid, Reißleine ziehen, der Fallschirm öffnet sich. Tut er es nicht, Ersatzleine ziehen, der Reservefallschirm öffnet sich. Wenn ihr gelandet seid, holt euch ein LKW ab. Alles klar. Also Blondie springt. Und bei 1000 Meter zieht sie die Reißleine. Es tut sich nichts. Dann zieht sie die Ersatzreißleine. Es passiert auch nichts. Oh oh. Da sagt sie zu sich selbst, typisch bunt. Nichts klappt hier. Wetten, dass der LKW auch nicht da ist. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are ready. Go on and feed them. This is your moment, no hesitation. Today's your day. Feel it. Ja, einer ist zu wenig. Muss noch einer kommen nach Schwemmer. Wieder eine Blondine. Die 14-Jährige zur Mutter. Mama, du hast doch immer gesagt, Liebe geht durch den Magen. Ja, mein Kind, Schatz. Stell dir vor. Heute Nacht habe ich einen anderen Weg gefunden. So fängt's an. Ja, natürlich! Wow, was für ein geiles Programm, ey! Das ist uns noch nicht wehtun, oder? Showtime! So viel Power. Oh Mann, ja, das ist scharf. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Cool. Oh.

Bock im Mistopf, was im Mistopf, falls im Mistopf, Bock im Mistopf, Bock im Mistopf, was im Mistopf, falls im Mistopf, Bock im Mistopf, Bock im Mistopf, was im Mistopf, falls im Mistopf, you know me, it's my life. It's my rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm. It's my rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm as a dancer. Rhythm as a dancer. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I don't know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. Stop bothering me, stop bugging me. Stop fussing me, stop fighting me. Stop yelling me, it's my life. It's my life. Rhythm is a dancer. It's a soul companion. Speziell war das Snap und Dr. Alban. Dr. Alban. Oh, das war ein Überknall aus. Hab ich noch einen? Ja, ich hab noch einen voller Werbung. Ist ja krass, Mann.

Ja, Nachtschwärmer. Wow! Im April, nämlich genau Samstag, 14. April, da feiert der Schnucki von Blackout, die mobile Diskothek Blackout, sein 10-jähriges Comeback. Da bin ich als Special Guest mit dabei. Und zwar ist das in Kehl, Sundheim, da war er schon öfters, in der Niederreichhalle. Alles klar? 14. April, bitte vormerken, Nachtschwärmer. Wir hatten ja schon gemeinsam bei im Kehler Freibad gemacht, bei der Hitradio Partynacht in Kehl, da im Sommer. Ja! Yeah. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Nachtschwärmer. Heute Spezial. Und zwar... Es heißt 5 vor 12 heute, die Show im Codex. Und ihr seid die Teilnehmer. Weil jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr, also vor 12 kommt und Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Heute Freitag. Also nochmal. Jede Fünfergruppe, die heute ins Codex kommt, vor 12 und gemeinsam Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Da lässt sich doch was anfangen. Im großen Club DJ Matrix, im kleinen Club DJ Tom und Johnny F. Und morgen, wie schon wochenlang angekündigt, der Bachelor. Der Bachelor, der Bachelor von RTL, der Original-Bachelor natürlich, Paul Janke. Er ist da, zum Beispiel als Rosenkavalier. Er macht eine Autogrammstunde und eine Fotosession. Bitte den Fotoapparat nicht vergessen, Ladies. Da gibt es für jeden ein Longdrink, ein Los für die Woche darauf. Für Lucky Seven. Genau. Codex Club in Aachen. Ihr wisst ja, was Lucky Seven heißt. Am 31. März. Erster Preis ein iPad 2. Zweiter Preis PSP Vita. Sony PlayStation 3. Ein iPad Touch. Und so weiter. Jede Menge Preise. Der absolute Wahnsinn. Und am Dienstag, den 27. März, ist die erste Abi-Party im März, April, das kommen noch mehrere. Also Dienstag, ein ganz außergewöhnlicher Termin, Dienstag, 27. März, Einlass 22 Uhr, Vorverkauf und Abendkasse, das Gymnasium Aachen ladet ein. Super, und dann ist da noch was. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine. Live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April, ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Also, DJ Antoine ist ein Weltstar, ist nicht so irgendein DJ. Lasst euch überraschen. Codex Club in Aachen. Auch Vorverkauf möglich und empfohlen. Oh, ich glaub das einfach nicht. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Meine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Deine Party wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Ich hab dieses Gefühl, Riesending, das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht Krach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Hinterhof. Das ist Affenmusik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Kapperl und Remi, Demi. Die ganze Nacht. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Kapperl und Remi, Demi. Die ganze Nacht. Heute sind wir nicht alleine, heute wird nur noch gefeiert. Alle Atzen sind dabei, das ist das absolute Highlight. Die Löcher fliegen durch den Käse, Blankenese, Polonese, lass die Sau mal richtig raus, denn heute gibt's keine Pause. Deutsche Party-Atzen machen Faxen und sind laut. Wir sind auf jeder Party und drehen Anlagen auf. Wir haben den Mob mitgebracht, wir toben mit in der Menge. Wir rasten richtig aus, wir schlagen voll über die Stränge. Die Frauen sind hier sehr freizügig, sie zeigen, was sie haben. Wir sind bekannt für wilde Partys und das schon seit vielen Jahren. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Berlin, are you ready to party? Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Kapperl und Remi, Demi. Die ganze Nacht. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Kapperl und Remi, Demi. Die ganze Nacht. Bass, wir brauchen Bass. Das geht, alle. Bass. Wir brauchen Bass. Die ganze Nacht. Bass. Wir brauchen Bass. Es geht alle. Bass. Bass. Wir brauchen Bass. This is the rhythm of the night. Ey, lass mal nicht so rum, ey. Wir wollen nur was erleben. Privatbereichen Eltern. Was kann es Schöneres geben? Es geht alle. Affengeil, eh? Deichkind und die Atzen. Alias Frauenarzt. Bisschen ruhig um die geworden, ha? Eh? 21.57 Uhr, gleich kurz vor 22 Uhr, das macht uns nichts aus. Na, mal wieder alles langweilig, da gibt's nur eins. Der letzte Schrei. Oh, jetzt greife ich ganz, aber wirklich ganz tief rein, Nachtschwärmer. Das war früher der Überknaller bei mir auf der Mobil. Und zwar in den 80ern, ich glaube sogar noch in den 70ern. Das ist ein kleiner Remix. Psycho Chicken. Mit Blue Monday. I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Psycho chicken. Thank you. was denn los? Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. Ja, super. Das Original von diesem Song war mal 8 oder 10 Wochen. Die optimale Nummer 1 in Germany. Super. Der Gig zum Wochenende. Heiß. Mega heiß. Erste Sahne. Immer Freitag. Powerpack bei Hit Radio Ruhr. Jetzt wird's prickelnd. Yo! Abgefahren! Abgefahren. Hit Radio Ruhr. Gibt's eigentlich noch eine Steigerung für Abgefahren? Abgefahren! Einfach näher dran. Lift me up, my baby.

dich, wäsch dich, schleim dich hoch, leg dich, box dich, schlaf dich hoch, rück dich hoch. Die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24/7, 8 bis 8, 8, 8, 8, 8, 8. Rück dich hoch, komm, steiger den Profit. Rück dich hoch, sonst hoch, sonst hoch. Die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24/7, 8 bis 8, 8, 8, 8. Du brauchst Konkurrenz, keine Fans. Do your fucking job till the end. Steiger den Profit, füllt dich hoch, sonst hoch, sonst hoch, sonst hoch, sonst hoch. Füllt dich hoch, komm, steiger den Profit, füllt dich hoch, hoch, sonst hoch, hoch, hoch, hoch, sonst heute noch zum Chef, besser jetzt. Guck dich hoch. Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg. Guck dich weg, weg, weg. Ich rück dich, halt dich, weg dich, stech dich, rück dich, zeig dich, roll dich, roll dich, füll dich hoch, komm, steiger den Profit, füll dich hoch, sonst wärst du auch. Wochenende Pitch, machst du mit, guck dich hoch, denke groß, sei aktiv, halt dich fit, halt die Deadline ein, so ist fein, hol die Ellenbogen raus, burn dich aus, ich aus. Den Profit, sonst, du brauchst Konkurrenz, keine Fans. Do your fucking job till the end. Mach dich beim Chef beliebt. Spezial, hä? Bück dich hoch! Hallo Nachtschwimmer! Hier geht's ins Wochenende. Und ich und mein Freund, er sind ja immer noch hier. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja, genau. Ist sie wunderbare Stimmen. Ich verrückteste Rockband der Welt. Radio Oh! Hit Radio. Einfach nur ran. Mann, das ist der Wahnsinn. Hast du etwa Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich von 99. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99. Und das sowas von sowas. An der Bude und hab Drinks bestellt. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, die Müllmänner haben Hitze frei. Auf dem Amt können die Atzen

and see, just wait and see. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built our castle in the skies and in the sand. Design our own world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, Spezial dazu muss man aber nichts sagen. Ne? Ja, super. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. Okay, die doofe Witze-Ecke. Beim Vaterschaftsprozess begleitet die beste Freundin die junge Mutter. Der Richter fragt sie, haben Sie auch eine Ladung bekommen? Die Freundin, nein, mich hat er nur geküsst. Damit ist es klar. Okay. Ein Paar ist zu Bett gegangen und nach einer Weile deutet er an, dass er Sex haben möchte. Sie lehnt ab. Sie sagt, ich habe morgen einen Termin, Schatz, beim Gynäkologen und deshalb mag ich jetzt nicht. Enttäuscht dreht er sich um und versucht zu schlafen. Nach einer Weile... Hast du morgen auch einen Termin beim Zahnarzt? Das reicht. It's my life, I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, 'cause it feels right. And it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better. at least a mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here, I've been traveled through time zones. Give me some of my vodka in its own. Enrique Iglesias, translation, Enrique Church's confession. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you don't like how it feels. Make us one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. Cause tonight, we can fly. So we keep living, cause it feels right. And it's so nice, and I'll do it all again. This time, it's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Ja, Enrique Iglesias. I like I do. 22:37 Uhr. Die Zeit vergeht nach Schwimmer. Darf ich zu meiner doofen Witze gehen noch was nachreichen? Da bin ich ganz. Also, Blondine. Was macht die Blondie, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt? Ganz einfach. Sie studiert ihre Rechte. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Hier ins Wochenende. Gaudi muss sein. Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Gaudi muss sein. Gaudi muss sein. Kali, Uti, Kanten, Kanten. Ja, ja, ja. Put the fucking mic on. Mic is on. Joe crack the dawn, huh? I want you. You talk too much, man, you're ruining my heart. I wanna lose the feeling cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women and I'm living it up. The quad stay filling the truck with chicks that's willing to trip with us. You say you got a man and you're in love. But what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few and she can come too. Another dummy quick, homie tryna stunt. Better jump inside a money whip. Let's see what you can get. And keep it over there. You better try your luck, cause you ain't getting nothing over here. I love you. 22.42 Uhr. Kurz im Werbeblock machen wir noch ein kleines jetzt. Zum ersten Mal heute. DJ Antoine Spezial. Geht's. Ab. This is the DJ Roll Remix. Everywhere I go. Everywhere that I've been, the only thing I see is beautiful people. Beautiful people. Beautiful people. Beautiful people. Oh, oh. Nachtschwimmer, mir reicht die Zeit nicht. Egal. All I want is you, you're my Shelly. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my Shelly. My Shelly. Also hat mehrere Hits drauf, der DJ Antoine. Und wir gehen jetzt in die Werbung nach Schwärmer. Codex Club in Aachen. Nein, das hier. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst, jetzt kommt nur Werbung. Sau stark. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Fotostudio Stober in Offenburg. Hochzeitsfamilienbewerbungsfotos und vieles mehr. Außerdem ständig wechselnde Aktionen. Fotostudio Stober. Hauptstraße in Offenburg. Fotostudio-stober.de. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Fehlt Ihnen nicht auch ab und zu das Herzklopfen, das Kribbeln im Bauch, das Leuchten in den Augen, wenn Sie alleine zu Hause sind? Lernen Sie jetzt Menschen aus der Region zum Tanzen, Ausgehen oder sogar den Partner fürs Leben kennen. Auf datingship.de. Gleich kostenlos anmelden. www.datingship.de. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. Wie viel sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Carrie, was? Ich sehe es dir doch an. Wie heißt er? Er? Hm? Glaubst du, ich gebe mich mit einem zufrieden? Es sind drei, wenn du es genau wissen willst. Drei? Ja, und ich möchte, dass du sie auch kennenlernst. Dr. Wiedmann, Dr. Bernhard und Kollegen in Oberkirch. Carrie, ja? Das ist doch meine Zahnarztpraxis. Schatz, Schatz, da, den will ich. Hm? Warte, vielleicht doch den? Stopp. Jawohl, der ist es. Freuen Sie sich auf eine vielfältige Auswahl an Neujahres- und Gebrauchtwagen. Jetzt im Autohaus Seebacher, Ihr Volkswagen-Partner in Neuried-Ichenheim. Wir beraten Sie seit über 50 Jahren. Immer eine Idee besser. Volkswagen. Das Auto. Studio K in Haslach feiert 150 Jahre. So alt, aber immer topmodern. Jetzt auch in Zell am Hammersbach und ab April in Ettenheim im Family Center. Tolle Angebote und Aktionen erwarten Sie. 150 Jahre Studio K. Markenmode für Damen, Herren und Kinder in Haslach, Waldkirch, Zell und ab April auch in Ettenheim. Peugeot Autohaus Rot. Offizieller Partner des Codex Club. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Oh, die ist ja toll. Und die erst. Und die ist ja klasse. Küchen der Extraklasse finden Sie bei Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr, Schwarzwaldstraße 93. Musterhaus Küchen, Fachgeschäft. Küchen ganz persönlich. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie T. Genau, jetzt geht's aber ganz ruckzuck. Am Samstag, den 14. April, feiert der Schnucki von Blackout die mobile Diskothek in Kehl-Sundheim in der Niederreichhalle sein 10-jähriges Comeback. Und ich bin als Special Guest an dem Abend auch da und mache auch Musik. Also, 14. April, Nachtschwärmer, Kehl-Sundheim. Das wäre super, wenn ihr mich da besuchen würdet. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute im Codex. Yeah. 5 vor 12. Das heißt, jede Fünfergruppe, die vor 12, also vor 24 Uhr ist da gemeint, Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Heute. Yeah. Bitte achtet auf die Zeit. 5 vor 12. Da geht's ab. DJ Metric, großer Club, DJ Rockhound, DJ Tom und Johnny F. im kleinen Club. Codex Club in Aachen. Wow. Morgen Samstag. Da ist was ganz Besonderes Nachtschwärmer im Codex. Von RTL, der Bachelor. Der Bachelor ist da. Der Charmeur aller Frauen. Fast aller. Paul Janke heißt er. Er kommt als Rosenkavalier, Autogrammstunde hat er, Fotosession gibt's. Ah, super. Und zu jedem Londring gibt's ein Los nach Schwimmer, für die, die immer kommen. Weil am 31.03. ist die große Verlosung, eine Woche später. Erster Preis ein iPad 2, zweiter Preis ein PSP Vita, Sony PS3, dritter Preis iPad, iPod Touch und so weiter. Jede Menge, Leute. Das ist der Wahnsinn. Am Dienstag, den 27. März, Dienstag steigt die Abi-Party. Die Abi-Party des Gymnasiums Aachen. Codex Club in Aachen. Alles klar, man sieht sich nach Schwärmer. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Nach Schwärmer, ihr kennt ja den Modus, um 23 Uhr kommen dann die Kurznachrichten und dann schaltet es automatisch um ins Codex und da kommt dann von dort live bis 3 Uhr die Party. Und wie sieht es bei mir aus? Ich räume die Trümmer zusammen. Al, was gibt's? Oder Peggy? Wir sind sauer auf dich, Al. Warum? Was ist denn schon wieder? Er hat mich befriedigt. Und sieh, wie zufrieden ich bin. Ja, ja. Richtig große Augenränder. Das ist Al. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. I can't look, I'm so blind, I lost my heart. ich gehe in meine Endrunde. Na, schauen wir mal. Das ist Party. Das macht Spaß. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Größer, besser, packender. Einfach wieder dran. Oh ja, klasse. Wahnsinn. Break your limits. This is International. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. I came up here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. To the sound, turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in here, the temperature. It's got these ladies getting freaky. I got freaky, freaky ready. I was chilling with my lady. I didn't come to get bougie, I came here to get crazy. I was born to get wild, that's my style. If you didn't know that, wir verabschieden uns. Sag mal Tschüss zu den Nachtschwärmern. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Das ist unmöglich, der Chat. Bis kommenden Freitag. Set a jet lagger, we ain't messing with no maggots. Messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of the... Tschüss, Nachtschwärmer. Schönes Wochenende. Und mein Freund spricht den Schlusstext. Reiß sie zusammen, du Schuhverkäufer, jetzt hier. Application rocking just like that. Ganz wie in alten Tagen. Ja, bevor es Musik gab. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Stefan Schütz. Der neue Bundespräsident Gauck ist seit heute in Amt und Würden. Bei einer Sitzung von Bundestag und Bundesrat wurde Gauck vereidigt. In seiner ersten wichtigen Rede sagte er wörtlich: Ich bitte Sie alle, mutig und immer wieder damit zu beginnen, Vertrauen in sich selbst zu setzen. Die Formalitäten hat der neue Bundespräsident nun hinter sich. Jetzt kann er sich an die Arbeit machen. Er will sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit und er will das Vertrauen der Menschen in die Politik zurückgewinnen. Aber auch den Bürgern verlangt Gauck einiges ab. Sie sollen sich einmischen und das Land mitgestalten. Für seine Antrittsrede bekam Gauck Lob von allen demokratischen Parteien. Auch die türkische Gemeinde würdigte seine Rede als wegweisend. Gauck hatte unter anderem gesagt, in unserem Land sollen auch alle zu Hause sein können, die hier leben. Aus Berlin, Manja Borchert. Die von Entlassung betroffenen rund 11.000 Schlecker-Beschäftigten müssen sich rasch entscheiden, ob sie in eine Transfergesellschaft wechseln wollen. Baden-Württemberg